Jungs von dir. Riemen, Zutsche, überm Beat. Yo, wie Söhne von dich Pants zu Nord. Riemen, Zutsche, Niggas, ball ich in Fort. Und wenn du Mates wie Söhne an Bord, Spinner, Billig, liegst über Bord. Look, we aiming happy, that light. Wie mockt er wieder, damit die war morgen deit. Bibi, hab so was mit, braucht doch Platt, Platt, Platt. Wie hab den Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat, geil davon ist nicht so, let's wahnsinnig tight. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat, geil davon ist nicht so, let's wahnsinnig tight. Ich go wie den Nomen vom Bleacher-Tor-Band. Und ich helfe, den Bug, den du kriegst noch bett. Nicht schon was ganz blümerat. Nicht los in Vladislav. Mein Kollege hier, dat is Malde, wat sech die Gem mal knallt. Anna Maga, dat is Jacob, dem Mucker wird am Morgen go job. Bibi Hüppler, dich nicht reden, Bibi Hüppler, klar, dich schreiben. Willst du uns vor Alaska nicht regen, dat hier ist auf der Föhr der Bremen. Die Stone mit und Holz in der Sheet, doch ausgefeilte U-Sicht und der Beat. Und der Beat, der Beat, der Beat, der Beat. Wie hab den Beat, der ist fett, der Beat. Der ist nice, der Beat geil davon ist nicht so, let's wahnsinnig tight. Der Beat, der ist fett, der Beat, der ist nice. Der Beat geil davon ist nicht so, let's wahnsinnig tight. Jo, mit Nomen bin ich, ja, Eddie Baba. Du sagst Dank, Oak, ich sag bitte. Meine Jungs hier, hab den Beat und ich hab für den Appetit um so cheat. Is me ain't don't pop Luf oder lay Mikrofon check. Wichtig ist bloß der Beat. Das wär echt höchste Team. Uns hört von Dach der Nacht, oh. Manji könnt gern was abhängen. Genie Höger, als wir den Morse hab. Damit wir uns auf nach E-Pet. Wenn ich kenne nicht, bin ich to dumm, to gibt hier nicht. Und wenn ich glüpf, dann so. Später Gorkin, Harmonika. Ich bin Ruth, und wenn ihr in der Hus kommt. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat, geil davon ist nicht so, let's wahnsinnig tight. Der Beat, der ist fett.